Text 21. Der ehrbare Antisemitismus. Gerhard Scheidt und Michael Holmes über Amari, Adorno und Said und über den Antizionismus als Platzhalter des Antisemitismus. Eine Sendung von Café Kritik. Es geht um Israel. Unter diesem Titel fand am 10. und 11. Mai 2002 in Berlin eine internationale Israel-Solidaritätskonferenz statt, die vom Berliner Bündnis gegen IG Farben organisiert und von zahlreichen Gruppierungen unterstützt wurde. Gerhard Scheidt und Michael Holmes referierten und diskutierten auf dieser Konferenz über die deutsche Linke und ihr Verhältnis zu Israel. Gerhard Scheidt von der Wiener Gruppe Café Kritik ruft den lange Zeit in Vergessenheit geratenen Text des Shoah-Überlebenden Jean Amari in Erinnerung, kontrastiert ihn mit den Überlegungen Theodor W. Adornos zum Antisemitismus und kritisiert Edward Said. Ja, ich möchte mit dem beginnen, was zum Bon Mot geworden ist, mit Jean Amaris Begriff vom ehrbaren Antisemitismus und mit dem berühmten Zitat, dass der Antisemitismus im Antizionismus enthalten ist, wie das Gewitter in der Wolke. Das ist dieser berühmte Aufsatz von 1969 aus der Zeit. Möchte aber näher eingehen auf die Konstellation, in der dieser Begriff geprägt worden ist. Und Amari hat ihn ja dann weiterhin verwendet, auch noch in den 70er Jahren, in seiner Rede zur Woche der Brüderlichkeit. Und da zeigt sich also schon auch in seiner Einschätzung des Antizionismus eine deutliche Verschärfung, auch was die Kritik daran betrifft, die er hier vornimmt. Wenn also der Antizionismus den Antisemitismus enthält, wie die Wolken das Gewitter, dann braucht es eben einer gewissen Spannung, damit das eine aus dem anderen hervorgeht. Diese Spannung war damals mit dem Sechstagekrieg gegeben, aber der Antisemitismus der neuen Linken kam in Deutschland gewissermaßen wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Kaum waren da bis Mitte der 60er Jahre irgendwelche Wolken zu sehen, die hatten sich eher alle im Osten zusammengezogen, in der Sowjetunion, Tschechoslowakei, Polen, Ungarn, wohin man ja als neuer deutscher Linker trotz mehrfacher Aufforderung nicht wollte. Hier im Westen aber war fast ungetrübter blauer Himmel, was das betrifft. Die Sonne des Philosemitismus wärmte alle, ob links, ob rechts. Innerhalb kürzester Zeit kippte dann die Position der Neuen Linken von einer verhalten pro-arabischen Neutralität mit gleichzeitigen Sympathien für Israel in eine aggressiv eindeutige Verurteilung Israels als imperialistisch-faschistisches Staatsgebilde, während die Al-Fatah in die vorderste Reihe des revolutionären Subjekts aus der Dritten Welt katapultiert wurde. Keine Linke war vor 1967 so pro-israelisch, keine war danach so antizionistisch wie die Deutsche, schreibt Thomas Hauri in seinem sehr lesenswerten Nachwort zu Leon Poljakows Studie über den Antizionismus. Zumindest das Letztere, keine Linke war nach 1967 so antizionistisch wie die Deutsche, zumindest das scheint mir unbezweifelbar. Nieder mit dem chauvinistisch-rassistischen Staatengebilde Israel, gab der Frankfurter SDS 1970 als Losung aus. Schon 1969 hatten es die anarchistisch-spontaneistischen schwarzen Ratten Tupamaros Westberlin, eine Vorläufergruppe des 2. Juni, nicht mehr bei solchen Verbalinjurien belassen. Und am 31. Jahrestag der sogenannten Reichskristallnacht wurden in Westberlin mehrere jüdische Mahnmale mit den Worten Shalom und Napalm, wie auch Al-Fatah, beschmiert. Im jüdischen Gemeindehaus wurde eine Brandbombe deponiert. Der wahre Antifaschismus, so lautete die Erklärung dazu, ist die, ich zitiere, die klare und einfache Solidarisierung mit den kämpfenden Fedayeen, denn aus den vom Faschismus vertriebenen Juden sind selbst Faschisten geworden. die in Kollaboration mit dem amerikanischen Kapital das palästinensische Volk ausradieren wollen. Dieser plötzliche Umschlag in der Hochphase der Studentenbewegung, der Sechstagekrieg, fand ja unmittelbar nach der Ermordung von Benno Ohnesorg statt, musste jemanden wie Jean Amary von den Deutschen verfolgt, gefoltert, in mehrere Konzentrations- und Vernichtungslager deportiert, das Fürchten lehren. Sein ganzer Text ist wie im Schockzustand formuliert, Schock darüber, dass ausgerechnet die Linke, der er sich ja zugehörig weiß, zu einem Faktor geworden ist, der die Existenz Israels und die Sicherheit der Juden in aller Welt unmittelbar gefährdet. Amary möchte das revolutionäre Selbstbewusstsein dieser neuen Linken ankratzen, madig machen. Darum spricht er mit böser Ironie von der Ehrbarkeit dieses Antisemitismus. Ehrbar kommt sich dieser Antizionismus vor, weil er vorgibt, die Revolution, der Revolution die Treue zu halten, die er in Wahrheit verrät. Denn seine Ehrbarkeit beruht allein darauf, zu leugnen, dass der Nationalsozialismus für die Gegenwart noch irgendeine Bedeutung habe, darauf, nichts von der Situation wissen zu wollen, in der sich die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus befanden und befinden. Und diese Lage hat Amary wie kein anderer zur Sprache gebracht. Er sagt, niemand garantiert nichts, das ist keine paranoide Fantasie und ist mehr als die menschliche Grundverfassung der Gefahr, die Vergangenheit, die allerjüngste brennt. Aber kaum ein Linker in Deutschland spürte dieses Brennen, das Jean Amary da 1969 formuliert hat. Beschwörend fordert er von den Linken, die sich selbst vergesse, der Augenblick ihrer Besinnung und neuen geistigen Konstituierung sei gekommen, aber der Augenblick verstreicht und nichts geschieht. Amary bleibt mit Schock, Beschwörung und Forderung allein, ob in der Berliner Akademie der Künste oder auf der Frankfurter Buchmesse, wo er überall zur Solidarität mit Israel aufrief. Alles, wirklich alles, was Amary danach geschrieben hat, ist von dieser Verlassenheit gekennzeichnet, die nur in einem Punkt keine Resignation kannte, und das war eben der Aufruf zur Solidarität mit Israel. Er hat von der Schrift über den Freitod einmal abgesehen, keine größere essayistische Arbeit seit dem Ende der 60er Jahre mehr geschrieben, die nicht auf Israel an irgendeiner Stelle und in irgendeiner Hinsicht Bezug nehme oder genauer auf das Verhältnis der Linken und Intellektuellen in Deutschland zu Israel. 1976, zwei Jahre vor seinem Freitod, hielt er dann die Rede zur sogenannten Woche der Brüderlichkeit unter eben demselben Titel, der ehrbare Antisemitismus. Inzwischen hatte sich Israel ein weiteres Mal seiner Haut erwehren müssen im Yom Kippur-Krieg von 1973, in dessen Folge die deutsche Linke noch antizionistischer wurde, als sie es ohnehin schon war. 1976 war auch das Jahr der Flugzeugentführung nach Entebbe mit der anschließenden Selektion der jüdischen Passagiere. Das Jahr auch der ersten Auseinandersetzungen um Fassbinders Stück Der Müll, die Stadt und der Tod. Amarys Rede verhallte abermals ungehört. Sie wurde bestenfalls im Umfeld dieser christlich-jüdischen Gesellschaften rezipiert, die ja auch die Woche der Brüderlichkeit organisierten und organisieren. Seine Rede erreichte vor allem die nicht, die sie erreichen wollte, nämlich die Linken. Nicht einmal Henrik Broder wusste damals etwas von Amarys Stellungnahme und glaubte wirklich überhaupt als erster zum Thema Antizionismus als Antisemitismus von links zu schreiben. Bei Amary selbst ist der Schockzustand einer schneidenden Illusionslosigkeit gewichen in dieser Rede, die sich nur noch verzweifelt auf die Aufklärung berufen kann. Ich zitiere, die Opferung des Juden ist bestes Herkommen, geheiligte Tradition, man kommt nicht auf dagegen. Was soll da die Woche der Brüderlichkeit, zu der wir uns hier zusammengefunden haben? Ich gestehe meinen Pessimismus ein. Da ich aber nicht nur Pessimist von Geblüt, sondern Aufklärer von Temperament nach wie vor bin und da zudem mein Leben lang meine Heimat ziemlich weit links auf der politischen Landkarte gelegen hat, will ich es mich nicht verdrießen lassen, hier ein paar Worte an meine Freunde aus dem linken Lager zu richten. So leitet er seine Rede ein. Dass es wirklich seine Freunde waren aus dem linken Lager, wird etwa durch seine Stellungnahme zum Hungerstreik der Bader-Meinhof-Gruppe von November 1974 dokumentiert, als Amary übers Fernsehen den Hungerstreikenden Mut zusprach und daraufhin wurde ein Verfahren wegen Billigung von Straftaten gegen ihn eingeleitet. In der Zeitschrift Merkur konnte seine scharfe Rede gegen den linken Antisemitismus offenbar nur unter der Bedingung publiziert werden, dass man ihr eine Widerrede von Erich Fried folgen ließ, worin Zionismus und Antisemitismus auf unerträgliche Weise gleichgesetzt wurden. Und dabei leugnet doch Amary keineswegs in seinen verschiedenen Stellungnahmen und Aufsätzen zu Israel, dass es in Israel Rassismus gegenüber den Arabern gebe. Es heißt zum Beispiel in dieser Rede, jeder bewaffnete Okkupant nimmt gegenüber dem waffenlosen Okkupierten die Allüre des Herrenmenschen an. Ja, Jean-Amary protestierte sehr heftig, als er von Fällen der Folterungen in Israel erfährt. Das ändert aber nichts daran, welche Bedeutung die Existenz Israels für ihn hatte, zeigt vielmehr, wie eng sich ein in der Diaspora lebender Jude mit dieser Existenz verbunden weiß. Worin diese Bedeutung der Existenz Israels besteht, sagt Amary in seiner Rede ganz unmissverständlich, der Staat Israel ist ein Judenstaat. Wer ihn zerstören möchte, erklärtermaßen oder durch eine Politik, die nichts anderes bewirken kann als solche Vernichtung, betreibt den Judenhass von einst und von jeher. Israel ist nicht nur das Land, in dem der Jude sich nicht mehr im Sinne Sartres das Eigenbild vom Feinde aufprägen lässt, es ist auch das virtuelle Obdach für alle erniedrigten und beleidigten Juden der Welt. Diese Virtualität, diese Möglichkeitsform, so Amary, ist entscheidend. Die Möglichkeit, wann immer irgendwo in der Welt ein finsterer Narr auftauchen sollte, dessen Idee fix es wäre, die Juden auszutreiben, in Israel jenes Obdach zu finden, diese Möglichkeit verbindet einen jeden Juden mit dem Schicksal des winzigen Staatswesens im Nahen Osten. Bei den arabischen Führern sah Amary überall die Entschlossenheit, den Staat Israel auszuradieren. Damit würde zweierlei sich ereignen, wovor heute schon dringlich zu warnen sei, sagt Amary, denn es sei höchste Zeit, die totale Verdammung der Juden einerseits und die Selbstzerstörung dessen, was gestern noch die Linke war. Dieser letztgenannte Prozess ist in diesem Augenblick schon im Gange. Amary 1976. Und noch einmal wiederholt er seine Forderung, die Linke habe sich am israelischen, id est am jüdischen Problem neu zu definieren. Nachdem er selbst nach Israel gereist war, fügt Amary seiner Rede noch hinzu, ich zitiere, dass die gesamte Konstellation, die seit Auschwitz unterschlagene Judenfrage tragisch aktualisieren würde, ist schließlich die Konsequenz, der ins Auge zu schauen schon jetzt vonnöten ist. Damit leistete Jean-Amary in seiner ganz isolierten Position Wesentliches. Er konkretisiert den kategorischen Imperativ Adornos. Er konkretisiert diesen kategorischen Imperativ Adornos genau an der entscheidenden Stelle. Adorno schrieb in der negativen Dialektik, Hitler hat den Menschen im Stande ihrer Unfreiheit einen neuen kategorischen Imperativ aufgezwungen, ihr Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz nicht sich wiederhole, nichts Ähnliches geschehe. Aber was heißt Ähnliches? In einem späten Text Adornos über Theorie und Praxis wird deutlich, dass Adorno selbst an diesem Punkt den Linken nicht konkret genug widersprochen hat, sondern im Gegenteil den kategorischen Imperativ manchmal auch eigenartig verwischt hat, um der Theorie einen aparten Status jenseits der drohenden gewaltsamen Auseinandersetzungen zuzuerkennen. Der Rückfall in die Barbarei, heißt es in diesem Text mit dem Titel Marginalien zu Theorie und Praxis, der Rückfall in die Barbarei habe bereits stattgefunden. Um zu bezeichnen, was er damit meine, nennt Adorno Auschwitz und Hiroshima in einem Atemzug, ohne dabei einen Zusammenhang zwischen beiden Geschehnissen in irgendeiner Weise herzustellen. Bei Adorno heißt es in dem Text von 1969, nach Auschwitz und Hiroshima den Rückfall erst für die Zukunft zu erwarten, höre auf den armseligen Trost, es könne immer noch schlimmer werden. Gewalt ist nach der Erfahrung des nationalsozialistischen und stalinistischen Grauens und angesichts der Langlebigkeit totalitärer Repression unentwirrbar verstrickt in das, was geändert werden müsste. Entweder die Menschheit verzichtet auf das Gleich um Gleich der Gewalt oder die vermeintlich radikale politische Praxis erneuert das alte Entsetzen. Die Minima Moralia Adornos aus den 40er Jahren wissen es noch besser. Nicht nur steht hier, das Ganze ist das Unwahre, sondern auch das Motto, where everything is bad, it must be good to know the worst. Die grundsätzliche Verneinung der Gegengewalt, die Adorno am Ende der 60er Jahre formuliert hat, erscheint nicht als Antwort, sondern wie ein Ausweichen gegenüber der Apologie der antizionistischen Gewalt unter den rebellierenden Studenten. Genau darauf macht Amari direkt und indirekt aufmerksam, indem er festhält, worin the worst, worin das Schlimmste zu sehen ist, hat er zur Sprache gebracht, was in der Vermittlung kritischer Theorie in Deutschland an Rationalisierungen zu kritisieren war und niemand sonst kritisiert hat. Ich zitiere Jean-Marie aus den unmeisterlichen Wanderjahren, es konnte keine gelehrigeren und keine begabteren Schüler geben als die Deutschen, bezogen auf die Frankfurter Schule. Die Flucht in eine abstrakte Historizität rettete sich vor ihrer konkreten, eben erst katastrophal in ihrer eigenen äußersten Verdichtung zur Hölle gefahrenen Geschichte. Dialektische Geistesschärfe höchster Ordnung brachte das Irreduktible, was sich in diesem Land ereignet hatte, unter in einer keimfreien Denkstruktur. Der Tod war kein Meister aus Deutschland. Über das Schwanken von Adorno und Horkheimer in der Frage, welche Bedeutung dem Antisemitismus vor und nach Auschwitz zukomme, ist ja bereits vieles geschrieben worden. Schließlich finden sich ja Bemerkungen wie, es gebe keine Antisemiten mehr, in der späten kapitalistischen Gesellschaft komme Antisemitismus nur noch als auswechselbarer Posten vor, dadurch jede selbstständige Regung universal reduziert werde auf die eine gleiche abstrakte Arbeitsform. Dem widersprechen natürlich die genialen Einsichten von Adorno und Horkheimer in die Mechanismen der pathischen Projektion. Und dem widersprechen auch sehr viele Studien und Bemerkungen über den real existierenden Antisemitismus in Deutschland und in der Welt aus dem Umkreis des Instituts für Sozialforschung. Hier wäre aber auch auf das aktive Engagement Horkheimers für Israel bei Ausbruch des Sechstagekriegs zu erinnern oder an die Bemerkung Adornos am Beginn seiner Vorlesung genau zur selben Zeit, ich zitiere, es ist mir nicht möglich, die Vorlesung heute zu beginnen, ohne ein Wort zu sagen über die Berliner Vorgänge, damit ist die Ermordung von Benno Ohnesorg gemeint, so sehr diese auch überschattet werden von dem Furchtbaren, dass Israel der Heimstätte zahlreicher vor dem Grauen geflüchteter Juden droht. Im Bewusstsein der damals rebellierenden Linken verhielt es sich eigentlich genau umgekehrt. Das Schicksal des eigenen Aktivismus überschattete das Furchtbare, das Israel drohte. So wird die Enttäuschung Jean-Amaries verständlich. Die Enttäuschung führte dann bei ihm selber dazu, dass er zeitweilig Zuflucht zu Jürgen Habermas nahm, der bekanntlich vom linken Faschismus gesprochen hatte. Es kann heute natürlich nicht darum gehen, Amari gegen Adorno oder Adorno gegen Amari auszuspielen, eher schon beide gegen Habermas auszuspielen, bei dem damals ja Horkheimer bereits anti-amerikanische Tendenzen agnostiziert hat und die entfalten sich ja heute in vollem Maße. Was heute vielmehr nötig und auch möglich ist, wäre beider Erkenntnisse, die Erkenntnisse von Amari und Adorno, noch dort, wo sie sich widersprechen, aufzunehmen, um sich über die veränderte Situation der Welt volles Bewusstsein zu verschaffen. Max Horkheimer hatte Ende 1948 in einem Brief aus Kalifornien geschrieben: Gibt es in der Welt eine Menschengruppe, mit der wir a priori mehr zu tun hätten als die wenigen Überlebenden, die in Deutschland in und nahe am Konzentrationslager dem Schrecken widerstanden haben? Sie sind einsam, versprengt und potenziell die einzige Gemeinschaft für uns. So heißt es in diesem Brief aus dem Exil, kurz vor der Rückkehr nach Deutschland. Wenn man sich die Konflikte zwischen Amerie und der Frankfurter Schule ansieht, erscheint es so, als hätte sich die deutsche Studentenbewegung hier buchstäblich dazwischen gedrängt, statt von beiden Seiten aufzunehmen, von den Intellektuellen aus dem Exil und von einem Überlebenden der Lager- und Widerstandskämpfer wie Jean Amerie, hat sie den einen ignoriert und die anderen links liegen gelassen, und darin könnte man die Fortsetzung der intellektuellen Misere Deutschlands sehen. Als einen zeitgenössischen Vertreter eines vermeintlich ehrbaren Antisemitismus beschreibt Scheidt den US-amerikanisch-palästinensischen Intellektuellen Edward Said, der sich ausgesprochener Beliebtheit über alle politischen Lager hinweg erfreut und dessen Buch »Das Ende des Friedensprozesses« vor kurzem erschienen ist. Heute ist, was damals der militante Antizionismus so plakativ ausgedrückt hat, in feinen, vielfältig abgestuften Formen, gleichsam kapillarisch in den Israel-Diskurs der deutschen und europäischen Öffentlichkeit eingewandert, sodass die Bezeichnung Antizionismus bereits fast anachronistisch klingt oder wie ein Hinweis auf alte Politfolklore. Statt die Juden als die neuen Faschisten zu brandmarken und ihre militärische Verteidigung als Wiederholung des Holocaust zu deuten, Moshe Dayan wurde ja als Himmler Israels bezeichnet, stattdessen wird Sharons Kriegserklärung an Arafats Regime und die Selbstmordattentäter ganz selbstverständlich mit totaler Krieg übersetzt und die Aktion selbst als Vernichtungskrieg bezeichnet, in den deutschen Medien und in den österreichischen Medien. Statt die mörderische Forderung, treibt die Juden ins Meer, offen zu tolerieren, fordert man human bescheiden das Rückkehrrecht aller palästinensischen Flüchtlinge, das genau dieselbe mörderische Konsequenz hätte. Statt die Aktionen des Schwarzen September schätzt man den gehobenen Antizionismus von Edward Said. Die antizionistische Linke in Deutschland hat sich nicht einfach erledigt, wie es noch in den 90er Jahren erscheinen konnte, als ich im Nahen Osten eine Beruhigung andeutete, und sie tut sich darum, sie hat sich nicht einfach erledigt, aber soweit sie sich jetzt wieder formiert, liegt sie eben voll im Trend, und sie tut sich darum einigermaßen schwer aufzufallen neben einem Fernsehkommentator wie Wickert oder Politikern wie Lamers, Möllemann und Schröder. Es findet sich bei ihr kaum ein Hauch von Widerspruch zu der Tendenz, die ohnehin die europäische und deutsche Politik bestimmt. Einst war sie mit ihrem ehrbaren Antisemitismus der deutschen Gesellschaft so weit voraus, dass es zwischen dem Pulk und der Avantgarde regelrecht zu Verständnisschwierigkeiten kam. Die Springerpresse verstand einfach nicht, wohin die deutsche Jugend marschieren wollte. Diese Verständnisschwierigkeiten sind nun beseitigt. Kaum irgendwo zeigt sich diese Integration der Linken so deutlich wie an der Popularität eines Linksintellektuellen wie des schon erwähnten Edward Said. Als einer, der vom Marxismus kommt und den Antiimperialismus kulturwissenschaftlich verbreitet, der als Christ, nicht als Moslem erzogen wurde, ist er ein Vermittler zwischen palästinensischer und deutscher Ideologie ersten Ranges. Ein hervorragender Vertreter des gesellschaftsfähig gewordenen Antizionismus eben ein besonders ehrbarer Antisemit. An Edward Said zeigt sich insbesondere, dass es nur in zweiter Linie um den Islam bzw. um die Adaption des Islam für den politischen Islamismus geht, in erster Linie aber um den Gesichtspunkt von Auschwitz und um die Position zu Israel. Gemäßigt erscheint Said, da er sich von den ordinären Holocaust-Leugnern distanziert. Tatsächlich aber war es Said selbst, der in früheren Aufsätzen und Büchern die Massenvernichtung der Juden ausgeblendet hat, wo es irgend möglich war. Nun aber, seit den späten 90er Jahren, sieht er sich offenkundig zu einer Korrektur veranlasst. Das dokumentiert sein neues Buch »Das Ende des Friedensprozesses«. Es gibt jedoch meines Erachtens nicht den geringsten Grund, angesichts der besonderen Tragödie des jüdischen Volkes nicht Schrecken und Abscheu zu empfinden. So heißt es hier in etwas umständlicher, gewundener Formulierung. Noch indem Said davon Abstand nimmt, diese Tragödie mit der der Palästinenser gleichzusetzen, setzt er sie gleich, ich zitiere, beide dürfen nicht einfach gleichgesetzt werden, weder das eine noch das andere rechtfertigt die gegenwärtige Gewalt und es darf weder das eine noch das andere verharmlost werden. Es gibt genug Leid und Ungerechtigkeit für jeden. Israel aber beschreibt Said als ein künstliches Gebilde, hinter dem eine ungreifbare und unnennbare Macht stehe, der zionistische Staat, könne auf bedeutende außerstaatliche Herrschaftsmittel zurückgreifen. Über diese außerstaatlichen Herrschaftsmittel erfährt man nichts Genaues. In diesem Zusammenhang spricht Said von, ich zitiere, Wühltätigkeiten einer politischen Lobby. So fantasiert der aufgeklärte Antizionist in alter Weise das jüdische Kapital oder besser das Judentum als Kapital. Die äußerst einflussreiche jüdische Gemeinschaft in Amerika dränge dem israelischen Willen immer noch Geld und eine reduzierte Sichtweise auf. Israel erscheint als Instrument dieser jüdischen Gemeinschaft und sie umfasst nicht bloß die amerikanischen Juden. Antisemitismus zielt eben immer auf Totalität. Es heißt bei Said, während der letzten 100 Jahre blieb kein Jude vom Zionismus unberührt. Kein Jude vom Zionismus unberührt. In welcher Weise jeder Jude davon berührt sei, dass was überhaupt einen Juden zum Juden mache, das lässt Said wie absichtlich im Dunkeln. Es ist kein Zufall, dass Edward Said bereits 1997 etwas von dem ahnte, was kommen sollte, nämlich, dass wir in einer mehrere Jahre dauernden dunklen Periode entgegengehen, während der die Palästinenser gegen große Hindernisse werden kämpfen müssen. Said ahnte es, weil er es selbst vorantrieb. Mit Artikeln und Büchern seit dem Friedensabkommen von Oslo hat Said auf die Wiederaufnahme und Intensivierung der Intifada gedrängt. Arafat warf er sofort nach dem Friedensabkommen vor, er habe die Intifada einseitig abgebrochen, Massaker an Israelis werden als Akt der Schwäche und Verzweiflung präsentiert, nichts als die Folge der israelischen Gewalt. Während Said nach dem 11. September immer wieder betont, dass Israel die Situation zynisch ausbeute, indem es den Anschlag auf das World Trade Center mit dem palästinensischen Widerstand verknüpfe, plaudert er selbst den inneren Zusammenhang beider Phänomene aus, wenn er in einer überraschenden selbstkritischen Wendung sagt, ich zitiere, warum glauben wir noch immer an eben die verschwommenen ideologischen Verheißungen erlösender Gewalt, die sich kaum von dem Gift unterscheiden, das von Bin Laden und den Islamisten versprüht wird. Das Bündnis mit Europa hat Said sehr früh avisiert, die Rolle der USA bei all dem könne darum so außerordentlich negativ sein, weil sich Europa politisch sehr passiv verhalte. Im neuen Buch fordert er die Deutschen unmittelbar auf, die notwendige Verbindung zwischen ihrer Geschichte und unserer zu ziehen und dann den notwendigen Schluss zu ziehen. Deutschland hat noch eine Verantwortung, der es sich nicht länger entziehen kann. Worauf all das hinauszulaufen droht, das gibt eine einzige Formulierung schlagartig zu erkennen. Said bezeichnet das Friedensabkommen von Oslo als ein palästinensisches Versailles. Ein palästinensisches Versailles. Diese Bemerkung muss man sich wirklich in allen Konnotationen bewusst machen. dass hier eine klassisch national-bolschewistische Deutung der deutschen Geschichte vorausgesetzt wird, ist klar. Dem von den Siegern des Ersten Weltkriegs diktierten Friedensvertrag fällt demnach die ganze Schuld an der Entstehung des Nationalsozialismus zu. Von dieser Voraussetzung aus ist die Assoziation des Osloer Friedensvertrags mit Versailles als eine Art freudscher Versprecher zu sehen, der erkennen lässt, mit welcher Nation und welcher nationalen Geschichte dieser palästinensische Intellektuelle spontan sich identifiziert und welche aus der Vergangenheit bekannten politischen Verbrechen er den arabischen Staaten und Rackets in Zukunft zutraut. Darin aber lässt sich zugleich eine Drohung gegenüber den Israelis erkennen, die in ihrer Unheimlichkeit wirklich etwas vom inneren Wesen der Selbstmordattentate ausspricht. Der Holocaust erscheint in dieser Perspektive schließlich auch als ein Akt der Schwäche und Verzweiflung eben des deutschen Volks. Erschreckend ist, dass die Ungeheuerlichkeit solcher Aussagen kaum noch wahrgenommen wird, dass niemand mehr darüber erschrickt. Die Ungeheuerlichkeit besteht ja darin, dass es keine leere Drohung ist, die hier formuliert wird. Die Analogisierung mit Versailles verweist darauf, dass der Friedensvertrag von Oslo es erst ermöglicht hat, die Infrastruktur, die ideologischen Staatsapparate und die einzelnen Rackets jenes Suicide-Bombing in den Gebieten der palästinensischen Autonomiebehörde kontinuierlich aufzubauen. All das, was nun unter entsetzlichen Umständen von der israelischen Armee wieder beseitigt werden muss. Aber die Ungeheuerlichkeit solcher Drohung und Bedrohung geht in einem schleichenden Prozess der öffentlichen Relativierung unter. Alles verschwimmt, was Jean-Marie in unmissverständlicher Klarheit noch ausdrücken konnte, der ehrbare Antisemitismus als eine der Möglichkeiten, dass Auschwitz sich wiederhole. Michael Holmes vom Berliner Bündnis gegen IG Farben stellt, ausgehend von einer Einschätzung des Antisemitismus als gebündeltem Ressentiment, das sich in revoltierender Form der Verteidigung des Bestehenden verschrieben hat, den aktuellen Stand der antizionistischen Sache dar. Der Linken war der Antisemitismus immer eine furchtbare Versuchung, weil er seit Jahrzehnten der Kitt war, der die meisten europäischen Gesellschaften zusammenhielt. Somit war er die Eintrittskarte in die von Linken umworbene Gemeinschaft des Volkes und das stärkste Bindeglied zwischen links und rechts. Die Erklärung dafür liegt in den sehr verwandten Prämissen des Linken und des antisemitischen Weltbildes. Rassistische und sexistische Diskriminierung haben mit der Achtung von unteren Schichten gemeinsam, dass der Schwarze, die Frau, der Arbeiter oder Bauer mit unzivilisierterem Verhalten und schlechteren Manieren assoziiert werden, um ihre schlechteren gesellschaftlichen Chancen, ihren untergeordneten Status in der sozialen Hierarchie zu rechtfertigen. Der Jude aber ist in den Augen des Antisemiten nicht nur unter, sondern eben auch Übermensch. Der Antisemit bezichtigt ihn, die gesellschaftlichen Machtapparate zu durchdringen, um sie seinen eigenen egoistischen Bedürfnissen folgend zu missbrauchen. Dem Antisemiten ist der Jude der heimliche Herrscher über den Globus, der sich arrogant, abgehoben und kosmopolitisch den einfachen Menschen überlegen fühlt. Er bindet sein Verhalten nicht an das sittliche Zusammenleben der Menschen, sondern missachtet die Nationen und Völker, von deren harte Arbeit er lebt, die er ausbeutet, aussaugt und zersetzt. Getrieben von der Gier nach Reichtum und ungehemmter Sexualität, nach Glück ohne Mühsal und Opfer, erschleicht sich die Fantasie des Antisemiten, die Machtmittel der Gesellschaft um trickreich und gewitzt die Menschen für seine Zwecke zu missbrauchen und Dekadenz und Sittenverfall wie ein schleichendes, verführerisches Gift über die Menschen zu bringen. Die Linke hat in der Theorie oft begriffen, dass die Menschen Produkt falscher Verhältnisse sind, aber sie hat diese Einsicht meist auf das von ihnen umworbene Volk, auf den Mann von der Straße und den Proletarier beschränkt. Wenn Schill ein härteres Vorgehen gegen die Kriminalität fordert, fordert die Linke die Änderung von sozialer Ungerechtigkeit, die vielen Menschen keine andere Wahl lässt, als ihr Überleben durch extralegale Methoden zu sichern. Wenn Schröder gegen Faulenzer wettert, erinnern Linke daran, dass Arbeitslosigkeit nicht selbst verschuldet ist. Wenn sich das Ressentiment aber nicht nach unten, sondern nach oben wendet, dann wetteifern die Linken darum, wer es am besten bedient. Dann überbieten sie sich in hemmungslosen Populismus. Spätestens, wenn es ans Agitieren geht, wird die Kritik durch rigorose Moral ersetzt. In den Flugblättern und Karikaturen der Arbeiterbewegung waren es die dickbäuchigen Kapitalisten, die faul auf ihren Geldsäcken herumlagen, während der wackere Arbeitsmann im Schweiße seines Angesichts sein kärgliches Brot verdienen musste. Diese Bilder dienten der Anbiederung an den gesunden Menschenverstand, der spätestens seit Ende des 19. Jahrhunderts zunehmend ein antisemitischer war. Die Linke suchte nach dem Gefühl, gemeinsam mit dem Volk gegen dessen Feinde zu kämpfen. Und solange sie weiter an diesem simplen Schema denkt, mag sie den Antisemitismus noch so verurteilen. Sie wird keine Argumente gegen die NPD haben, wenn sie die Liquidierung des raffenden Kapitals fordert. Solange die Linke dem Volk auf den Mund schaut, solange wird sie seine Ressentiments bedienen und die Menschen um das betrügen, was sie einmal sein könnten. Der Antisemitismus kann sich noch so sehr als fundamentale Kritik der verdorbenen Welt gerieren, in Wirklichkeit ist er die hemmungslose Bejahung der Verhältnisse. Gerade um es überhaupt in der Trostlosigkeit einer feindlichen Welt auszuhalten, muss er sich diese Welt, die zu ändern er nicht einmal mehr zu träumen wagt, als das reinste Paradies und seine Konkurrenten als herzensgute Nachbarn zurechtlügen. Wenn aber die eigene Gemeinschaft gut und harmonisch sein soll, was sie real nicht ist, dann muss er die Ursache seines Leidens außerhalb ihrer suchen, in Volksfeinden, die angeblich nur ihrem Eigennutz frönen, anstatt sich um das Wohl des Ganzen zu sorgen. Der Antisemit reagiert in einer Flucht nach vorne auf das Unbehagen in der Kultur. Er kultiviert die Angst vor den durch die Gesellschaft unterdrückten Gefühlsregungen, die sich nur noch als projektiver Wahn bahnbrechen können. Und dieser Wahn scheint sich heute von ganz links bis ganz rechts im Hass gegen die sogenannte Globalisierung und ihre angeblichen Protagonisten, die USA und Israel, zu entfachen. Mit der Al-Aqsa-Intifada und dem Inferno des 11. September scheinen auch und gerade in der Linken die Tabus politischer Korrektheit zu fallen, die sich sonst wie eine dünne Eisschicht über die Rastlosigkeit der Strafbedürfnisse legen. Die antizionistischen und antiamerikanischen Ressentiments kommen immer ungeschminkter zum Vorschein, das Umschlagen in physische Gewalt erfolgt immer häufiger und der Antisemitismus wendet sich immer öfter offen gegen Juden. Diese Tendenzen zur Enthemmung zeigen sich auch an Übergriffen auf die absolut marginalisierte pro-israelische Minderheit in der Linken. Es muss klar sein, dass diese Attacken im Unterschied zum offenen Antisemitismus gegen Juden nicht auf die Vernichtung, sondern auf Einschüchterung und Bestrafung des politischen Gegners zielen und dass Linke sich freiwillig zum Kampf gegen Antisemitismus entscheiden und normalerweise nicht im Alltag, sondern nur auf entsprechenden Veranstaltungen wie der heutigen solchen Gefahren ausgesetzt sind oder sein können. Dennoch zeigen diese Vorfälle deutlich das erschreckende antisemitische Potenzial unter deutschen Linken. So marschierten Hunderte von Linken auf Demos für Palästina wie am Tag des Bodens in Berlin. Wichtige linke Organisationen wie die PDS, die Globalisierungskritiker von Linksruck und Attac liefen mit Friedensbewegten und Autonomen unter brennenden israelischen Fahnen, neben Fahnen der Hamas und des Dschihad, neben Hitlergrüßen und Kindern mit symbolischen Sprengstoffgürteln um den Bauch. Sie skandierten unter anderem: Wir wollen keine Judenschweine. Nach dem 11. September wurden die Massaker von New York in der linken Szenekneipe x-beliebig in Friedrichshain gefeiert. Dutzende Linke tanzten zu einem Lied mit dem Refrain »Hurra, der Turm stürzt ein«, den sie laut mitgrölten. Die Cocktails waren nach Bin Laden genannt. Vor einigen Wochen nun werden drei Menschen von der linken Kneipe ebenfalls in Friedrichshain von einem Linken als Studentenpack und Judenschweine beschimpft und mit einer Eisenstange bedroht. Am 10. April wurde eine Veranstaltung der pro-israelischen Zeitschrift Bahamas von einem antisemitischen Mob aus palästinensischen und deutschen Linken mit Rufen wie Juden raus gestürmt. Es werden Messer und Totschläger gezückt, 3 Menschen werden verletzt. Im linken Treffpunkt Exzess, wohl der wichtigste in Frankfurt, wird eine kleine Gruppe als Zionistenschweine beschimpft, weil sie, Zitat, antideutsch aussahen. Ich weiß nicht, wie Antideutsche aussehen, aber... Mitten in diesem linken Zentrum hing eine Verbotstafel, auf der folgende Warnung zu lesen war. Also mitten im Exzess hing keine religiösen Symbole, wie zum Beispiel Davidsterne, erlaubt. Michael Holmes zitiert aus einem Papier der trotzkistischen Gruppierung Linksruck, die in Österreich als Linkswende bekannt ist. Er stellt den Antizionismus der Linken dar und setzt ihn ins Verhältnis zur anti-israelischen Agitation in regierungsnahen Zeitungen in der BRD. Der Staat Israel entstand auf der Basis dessen, was man heute verharmlosend als ethnische Säuberung bezeichnet. Israel war mit Unterstützung der großen imperialistischen Staaten auf gestohlenem Land entstanden. Zitat Ende. Für Linksruck ist also Israel gar kein wirklicher Staat, der dem Schutz von Menschen dient. Er existiert sogar nur, um mächtigen Imperialisten neue Ländereien zu verschaffen. Deshalb sind alle Bewegungen, die sich von der jetzigen Terrorintifada inspirieren lassen, Freunde des Linksruck und sollten sie auch Schwule steinigen. Zitat: Der islamische Fundamentalismus verspricht den Menschen, gegen den US-Imperialismus zu kämpfen. Deswegen sind wir uneingeschränkt solidarisch mit jeder Demonstration in der islamischen Welt. Solche Sachen werden auf linken Demos heute überall verteilt. Aber dieser antiimperialistische Antizionismus findet sich nicht nur in kuriosen Sekten des Marxismus, Antisemitismus oder in sozialistischen Parteien, wie es die Totalitarismustheorie gerne hätte. In Deutschland nähert sich der antizionistische Reflex aus einem breiten an einem Extremismus der Mitte. Und dieser Extremismus der Mitte tobt sich am fürchterlichsten aus in den regierungsnahen Blättern. So durfte Klaus Teweleit in einem Interview mit dem alternativen Lieblingsblatt Rot-Grüner Stammwähler der Tageszeitung seine Angst Ausdruck verleihen, dass wir alle in den verführerischen Fängen eines neuen, übermächtigen Babylon gefangen sind. Wahnsinnig sind für die Taz nicht die islamistischen Terroristen. Diese reagieren ihr zufolge nur auf den eigentlichen Terrorismus und der geht von einer Art Krankheit im gesunden Körper der arabischen Völker aus. Zitat: In der muslimischen und besonders in der arabischen Welt wird Israel als von Amerikas Gnaden existierende postimperialistische Kolonie angesehen und somit als Fremdkörper. Diese Ursache zu beseitigen, muss das langfristige Ziel der Terrorismusbekämpfung sein. Das steht in der Taz und nicht in einem Leserbrief oder sowas. Dieser Fremdkörper, wie die Taz sich ausdrückt, muss schnell bekämpft werden, denn er wird beherrscht von einem für sie unvorstellbar mächtigen Brandstifter, dessen apokalyptisches Feuer auch Deutschland erreichen könnte. Zitat: So steht der ganze Osten und vielleicht auch Europa vor einem schrecklichen Brand. Das Feuer dafür hat aber nicht Arafat gelegt, sondern Sharon. Der Mann, der heute Israel regiert, und zwar demokratisch gewählt und von einer erheblichen Mehrheit israelischer Wähler. Bei einem solchen Israel-Bild verwundert es nicht mehr, wenn die Taz in großen Lettern die unmissverständliche Forderung erhebt, eine Überschrift aus der Taz: Für den Frieden in der Ost müssen PLO und Hamas zusammenrücken. An dieser Volksfrontstrategie arbeitet die Taz bekanntlich auch mit dem französischen Le Monde Diplomatique zusammen. Die der Taz beigelegten Dokumentationen verraten wie sonst nichts, aus was für reaktionären Quellen sich die neue deutsch-französische Völkerfreundschaft speist. Zitat: Die Strategie des Westens gegenüber dem Islam konzentriert sich auf Israel. Die zionistischen Führer wurden immer kriegerischer, arroganter und fanatischer. Das ist der tiefsitzende Grund für die Unzufriedenheit vieler Menschen in Ägypten und Saudi-Arabien, also in den Ländern, aus denen die Flugzeugentführer von New York stammten. Solche Zitate sind es, welche den zunehmend pro-islamischen und anti-amerikanischen Kurs der Europäischen Union vorantreiben. Das Fronttransparent einer Berliner Friedensdemo fasste diese antiwestliche und fortschrittsfeindliche Weltsicht in einem Satz zusammen: Zivilisation ist Völkermord. Und im Le Monde Diplomatique wird sie erläutert. Zitat: Seit ihrer Entstehung im 16. Jahrhundert hat die westliche Zivilisation ihre umfassende Vorherrschaft auf barbarische Weise zur Geltung gebracht. Kein Völkermord hat dieselben Dimensionen erreicht oder über eine derart lange Zeit angedauert. Auf tragische Weise wird dies in dem Schicksal deutlich, das die Palästinenser seit Jahrzehnten zu erleiden haben. Der Grund liegt darin, dass im Schicksal der Palästinenser die Ungerechtigkeit dieses Völkermordes namens Zivilisation besonders komprimiert erkennbar wird, sozusagen in archaischer Form. Zitat Ende. Das Geschehen, das in dieser Zusammenfassung der Menschheitsgeschichte seit dem Mittelalter vergessen wurde, muss verschweigen, wer in dem jüdischen Staat die vorderste Front eines einmaligen Genozids namens Modernisierung sieht. In einer anderen Beilage folgt dann auch umgehend das Ultimatum an die Israelis, sich zu entscheiden. Entweder Israel wird ein normaler Staat oder, Zitat, oder er bleibt jüdisch. Dann aber wäre er kein demokratischer Staat. Von dem Ausmaß der Unterdrückung, das eine solche Apartheid, also wenn er jüdisch wäre, bedeuten würde, haben wir bislang nur einen Vorgeschmack bekommen. In Israel hat der Tod eine Regierung. Er ist eine Regierung. So malt der Le Monde Diplomatique das Bild eines jüdischen und allein deshalb schon undemokratischen Todesengels, der kalten Herzens ein ganzes Volk niederwalzt. Die Siedlungen sind ein Krebsgeschwür und Israel nur eine Kolonialmacht, die als Bulldozer über zarte Olivenbäume rollt und so die Identität des palästinensischen Volkes auslöschen will. Zitat Ende. In einem solchen Bild ist natürlich nicht die Rede von den Menschen und ihren Ängsten, die keine Wahl haben, als in dem Land zu leben, das errichtet wurde, um militärischen Schutz vor Antisemitismus, wie in der Taz und in der Le Monde Diplomatique verbreitet wird, zu gewährleisten. Im antisemitischen Wahn ist jeder Jude schon in seiner Existenz als Jude nicht nur verantwortlich für jede Form israelischer Politik, er wird für alle Leiden, die er erfahren muss, selbstverantwortlich gemacht. So beschreibt uns die angeblich linksliberale Frankfurter Rundschau ihr einfaches Bild der israelischen Gesellschaft, in dem es weder einen Alltag noch eine antisemitische Bedrohung, aber viel unsittliches Verhalten gibt. Frankfurter Rundschau: Eine schleichende Heimsuchung ist, dass das Land schon seit Jahren kaum Bilder zivilen Verhaltens im öffentlichen Raum produziert. Zivilisatorische Verabredungen des Gemeinwesens drohen unter einem ständig wachsenden Binnendruck zu zerstäuben. Dieser Binnendruck führt zu obskuren Allmachtsfantasien, in die die kritische israelische Öffentlichkeit schon vor der aktuellen Eskalation des israelisch-palästinensischen Bürgerkrieges geraten ist. Zitat Ende. Und an dieser Stelle hat die Frankfurter Rundschau einen sehr konkreten Vorschlag, wie die von der Last der Geschichte befreiten Deutschen solche ihr zufolge machthungrigen und unzivilisierten Menschen erziehen könnten. Die junge Freiheit hätte wohl eine Anzeige wegen Volksverhetzung kassiert, hätte sie Lager für unverbesserliche Juden gefordert. Wie aber ist der Vorschlag der Frankfurter Rundschau zu verstehen, dass man, Zitat, ein Schulungscamp für jene Israelis einrichten könnte, für die ziviles Verhalten zum Problem geworden ist und denen eine zivile Gesellschaft kompetentes Sozialverhalten abfordern würde? Jene Apartheid-Militärs, die in palästinensischen Menschen Haustiere sehen, die Angehörigen israelischer Geheim- und Sicherheitsdienste, die in dem öffentlichen Leben Israels die Atmosphäre eines Hochsicherheitstraktes einhauchen. Diesen Juden möchte die Frankfurter Rundschau also ein Schulungscamp zur Verfügung stellen. Was mit deutschen Journalisten, die in Juden nichts als Haustiere sehen, zu passieren habe, ob sie wenigstens ihren Job verlieren, darüber erfahren wir leider nichts. Dafür erfahren wir aber, wie sehr die Mörder und die Gesellschaft, die sie losschickte, in einer Zeitung verklärt werden müssen, in der offensichtlich selbst Besucher eines Vergnügungszentrums nur als wahngeschüttelte Unterdrücker wahrgenommen werden. Zitat: Die Selbstmordattentate richten sich gegen den Aggressor. Wenn er verschwindet, werden sie ausbleiben. Die palästinensische Gesellschaft ist die demokratischste in der arabischen Welt. Es wird die Erfahrung einer solch antisemitisch verzerrten Berichterstattung sein, die israelische Soldaten dazu bringt, Journalisten bei ihrer Arbeit zu behindern. Aber die Frankfurter Rundschau muss sich auf das Urteil der Weltgemeinschaft berufen, die in Durban gezeigt hat, dass ihr Israel der Jude unter den Staaten ist, weil sie einen gesellschaftsfähigen Ausdruck sucht, die Notwendigkeit des jüdischen Staates zu bestreiten. Zitat aus der Frankfurter Rundschau: Israels Paranoia vor dem Urteil der Weltgemeinschaft ist ein schlechter Ratgeber für seine Politik. Im Schmollwinkel des Völkerrechts und mit der Unfähigkeit zur Selbstkritik ist auf Dauer kein in Frieden existierender Staat der Juden zu machen. Und was haben die wenigen deutschen Linken, die es noch könnten, dieser formierten linken Volksgemeinschaft entgegenzusetzen? Nun, in der Subtruppenbeilage der angeblich pro-israelischen Jungle World durfte man letzte Woche lesen, dass die israelische Gesellschaft niemals zum Frieden bereit gewesen sei und dass Barak in Camp David die Palästinenser ohnehin nur betrügen und verhöhnen wollte. Dass der greifbare Frieden an palästinensischen Antisemitismus scheiterte, ist natürlich ausgeschlossen, denn der Jungle World zufolge gibt es in Palästina gar keinen Antisemitismus. Dieser ist ein originär europäisches Phänomen und diese Lüge vom palästinensischen Antisemitismus ist ein propagandistischer Schachzug zionistischer Ideologen. Dementsprechend wird in der Jungle World um Verständnis für Selbstmordattentäter geworben. Diese kommen nämlich der Jungle World zufolge aus einer Lage, welche sie mit der Überschrift »Leere Gräber« auf den Punkt zu bringen meint. »Leere Gräber« aber ist eine berühmte Metapher der Lyrikerin Nelly Sachs. Es ist ihre Metapher für Auschwitz. Und wenn dieser revisionistische Dreck in der Jungle World nicht Grund genug sein wird, endgültig keine Leute mehr schreiben zu lassen, die auch in der WOTS und anderswo ihren antizionistischen Hass verbreiten, muss sie sich fragen lassen, ob all die Kritik an linkem Antisemitismus in den letzten Jahren von ihr überhaupt jemals ernst gemeint gewesen ist. Auch die wichtigste linksradikale Organisation Berlins, die Antifaschistische Aktion Berlin, versucht ihren Status zu halten, indem sie sich differenziert und ausgewogen gibt, und, Zitat, die Fanatiker auf beiden Seiten, gemeint sind pro-israelische und pro-palästinensische Demonstranten, warnt auf ihrer ersten Mai-Demo zu erscheinen. Von ihrem Wagen durfte die Friedensbewegungsveteranin Jutta Ditfurth die linken Antisemiten von Linksruck zu etwas Zurückhaltung auffordern, um dann mit der Handvoll pro-israelischer Linker weniger freundlich ins Gericht zu gehen. So wie Jutta Ditfurth in der Konkret alle Feministinnen, welche mit ihren Schwestern in Afghanistan den Sturz der Taliban herbeigesehnt hatten, als Imperialistinnen brandmarkte, so beschimpfte sie nun die wenigen, welche die Courage hatten, auch am 1. Mai in Kreuzberg ihre Solidarität mit Israel auf die Straße zu tragen, in den, Zitat, stinkenden Schoß der Bourgeoisie zu kriechen und auf diese Weise heim ins Reich zu kehren. Wenn Jutta Ditfurth auf dem Wagen der AAB aber sagen darf, dass ihr pro-israelische Demonstranten heimliche Nazis sind, was ist der AAB dann eigentlich Israel? Von diesem Beitrag hat sich die AAB interessanterweise nicht distanziert, dafür aber von den einzig vernünftigen Sätzen auf der gesamten Demo, als das Bündnis gegen Rechts aus Leipzig seine Solidarität mit Israel erklärte. So einfach könnte und sollte und müsste Antifaschismus sein. Wie soll die Linke den Antisemitismus effektiv bekämpfen können, solange sie in ihm nicht den mächtigsten und grausamsten Feind jeder Emanzipation erkennt. Der Antisemitismus gewinnt seine mörderische Energie aus der Bündelung aller Formen der reaktionären Wut auf jede noch so schwache individuelle Erregung. Im Bild, das sich der Antisemit vom Juden macht, ziehen sich all die wildwuchernden Bilder der apathischen Projektion, die vorher auf unterschiedliche wechselnde Objekte verteilt waren, wie in einem einzigen Brennpunkt zusammen. Der Jude ist für den Antisemiten der Verschwörer, der hinter den Kulissen die Fäden zieht. Er ist der raffgierige Börsenspekulant, der Imperialist, der Parasit, der von fremder Arbeit lebt, der Zersetzer der Harmonie, der arbeitsscheue Intellektuelle, der sexbesessene Vergewaltiger, der Umweltsünder, der Drogendealer oder der korrupte Politiker. Zitat aus der Dialektik der Aufklärung: Für die Faschisten sind die Juden keine Minorität, sondern die Gegenrasse, das negative Prinzip als solches. Von ihrer Ausrottung soll das Glück der Welt abhängen. Der Antisemitismus ersetzt die Empörung über menschenunwürdige Verhältnisse durch den Hass auf die menschliche Natur. Ihn stört nicht die Knechtung und Beherrschung von Menschen, sondern die letzten Reste menschlicher Individualität. Seine Aggression ist Ausdruck der Unbarmherzigkeit der verinnerlichten gesellschaftlichen Zwänge. Und heute gilt es sich zu entscheiden. Die Freiheit des Individuums ist mit dem völkischen Aufbruch nicht nur unvereinbar, sie steht zu ihm in unversöhnlicher Feindschaft. Es gibt keinen größeren Kontrast. Und das Kräfteverhältnis scheint sich zunehmend zugunsten der Reaktion zu verschieben. Das heutige Produktivitätsniveau des Kapitals scheint unaufhaltsam immer mehr Existenzen, teilweise ganze Staaten, in Ruin zu treiben. Das Heer der vom Kapital Ausgespuckten wächst von Tag zu Tag. Aber das Kapitalverhältnis scheinen Linke nicht mehr grundsätzlich abschaffen zu wollen, sondern ausgerechnet das Versprechen auf ungeschmälertes Glück, auf ein Leben ohne Angst vor den Zwängen der Gemeinschaft, welches allein das Kapital erstmals in die Welt setzte und welches es doch nicht erfüllen kann. Aus der Wut über die wirklich überall unerträglichen Verhältnisse wird der projektive Hass auf alle, die bezichtigt werden, sich in dieser Welt noch Genuss und Luxus in irgendeiner Form zu gönnen. Von Argentinien bis Genua, von Palästina bis Indonesien entsteht eine globale Intifada, die an der Spaltung der Menschheit in Völker nichts mehr ändert, aber möglichst viele Juden und Amerikaner mit sich in den Tod reißen möchte. Von Gerhard Scheidt ist zuletzt das Buch »Die Meister der Krise« über den Zusammenhang von Menschenvernichtung und Volkswohlstand im Freiburger Saira Verlag erschienen. Weitere Beiträge von der Israel-Konferenz werden in kommenden Sendungen von Radio Kontext 21 zu hören sein. Das genaue Programm findet sich auf der Homepage von Kontext 21. Die Wiener antideutsche und linkskommunistische Gruppierung Café Kritik, die auch die Konferenz mit unterstützt hat, ist unter folgender E-Mail-Adresse erreichbar: café.kritik@gmx.net, wobei Café ohne Akzent und Kritik in der französischen Schreibweise zu schreiben ist. Gestaltung der Sendung: Stefan Griegert. Probeabo der Zeitschrift Kontext 21, die nächsten drei Ausgaben kostenlos, unverbindlich und ohne automatische Verlängerung, kann an folgender Adresse bestellt werden: Kontext 21, Schottengasse 3a-1-4-59, A1010 Wien. Die Internetausgabe befindet sich an der Adresse http://kontext21.mediaweb.at. Es ist jeweils die lateinische Schreibweise zu beachten, also Kontext mit C und 21 als XXI.